einen Augenblick noch, Papa. Sag mir, wo die Zukunft liegt. Und wohin geht denn Großmama, wenn das Alter auf sie besiegt? Geht sie dann zu Großpapa? Ich hab die Oma doch so lieb. Warum bleibt sie nicht einfach da? Ist der Tod wohl ein böser Dieb? Holt er denn alle, die man liebt? Holt er auch dich und die Mama? Sage mir, Papa, warum weint denn die Mama jede Nacht in ihrem Bett? Ist sie denn bald auch nicht mehr da? Und wofür bin ich noch zu klein? Papa, was darf ich nicht wissen? Bin ich denn nicht mehr dein Sonnenschein? Würdest du die Mutti denn vermissen? Bitte lass den Tod nicht zu dir rein. Papa, sag mir, ist dein Krebs ein kleines, böses Tier, das in meiner Mutti lebt und an ihr saugt wie ein Vampir? Warum machst du ihn nicht einfach tot? Warum treibst du ihn nicht einfach fort? Kommt der Tod in einem Rettungsboot? Oh Papa, sag mir schnell den Ort, wohin der Tod die Menschen bringt, damit wir beide schon da sind, wenn er uns die Mutti nimmt, damit wir dann gleich bei ihr sind. Papa, wenn ich mal groß bin, dann zieh ich los und such dir den Tod. Sag Papa, wo muss ich dann hin? Und hast auch du Angst vor dem Tod? Warum nimmt er alle fort? Warum bloß auch die Mama? Ist der Tod denn ein schöner Ort? Bitte halt mich fest, Papa. Lass mich jetzt nicht los, Papa. Bitte halt mich fest, Papa. halt mich ganz fest, Papa.